Erster Jahwe sagte zu Josua, hab keine Angst und sei mutig. Nimm alle Soldaten mit und geh nach Ai hinauf, denn ich werde dir den König von Ai, sein Volk, seine Stadt und sein Land geben. Zweiter, du sollst Ai und seinen König so behandeln wie Jericho und seinen König, aber ihr dürft die Beute und das Vieh für euch behalten. Legt der Stadt im Westen einen Hinterhalt. Dritter, Josua machte sich mit allen Soldaten auf den Weg, um gegen Ai zu kämpfen. Er wählte 30.000 mutige Männer aus und schickte sie in der Nacht los. Vierter, er befahl ihnen, passt auf. Ihr sollt euch westlich von der Stadt im Hinterhalt verstecken, aber nicht zu weit weg von der Stadt, und seid alle bereit. Fünfter, er sagte, ich und alle Männer, die bei mir sind, werden auf die Stadt zu marschieren. Wenn sie dann wie beim ersten Mal herauskommen, um uns anzugreifen, werden wir vor ihnen fliehen. Sechster, sie werden uns verfolgen, bis wir sie von der Stadt weggelockt haben, denn sie werden denken, sie fliehen vor uns wie beim ersten Mal. Deshalb werden wir vor ihnen fliehen. Siebter, ihr aber sollt dann aus dem Hinterhalt kommen und die Stadt einnehmen, denn Jahwe, euer Gott, wird sie euch geben. Achter, wenn ihr die Stadt eingenommen habt, sollt ihr sie in Brand stecken. Tut, was Jahwe euch befiehlt. Passt auf, ich habe es euch befohlen. Neunter, danach ließ Josua sie gehen, und sie versteckten sich im Hinterhalt zwischen Bethel und Ai, westlich von Ai. Josua selbst verbrachte diese Nacht im Tal. Zehnter, am nächsten Morgen früh versammelte Josua die Soldaten und zog dann mit den Anführern Israels an der Spitze der Armee nach Ai hinauf. Elfter, alle Soldaten, die bei ihm waren, zogen mit hinauf, sie kamen näher, erreichten die Stadt und lagerten sich nördlich von Ai, so dass das Tal zwischen ihnen und Ai lag. Zwölfter, danach nahm er ungefähr 5000 Männer und ließ sie sich zwischen Bethel und Ai, westlich von der Stadt, im Hinterhalt verstecken. Dreizehnter, sie stellten die Soldaten, das ganze Lager, das nördlich der Stadt war, und die Nachhut westlich der Stadt auf. Josua selbst ging in dieser Nacht mitten ins Tal. Vierzehnter, als der König von Ai das sah, eilten die Bewohner der Stadt, brachen früh auf und zogen den Israeliten entgegen, um sie an einem bestimmten Ort östlich der Steppe zu bekämpfen. Er und seine ganze Armee wussten jedoch nicht, dass westlich der Stadt ein Hinterhalt auf sie wartete. 15. Josua und alle Israeliten ließen sich von ihnen besiegen und flohen in Richtung der Steppe. 16. Alle Leute in der Stadt wurden gerufen, um sie zu verfolgen. Als sie Josua verfolgten, entfernten sie sich immer weiter von der Stadt. 17. Niemand blieb in Ai und Bethel zurück, alle zogen aus, um die Israeliten zu verfolgen, denn sie ließen die Stadt mit offenen Toren zurück und verfolgten die Israeliten. 18. Jahwe befahl Josua, streck die Lanze, die du in der Hand hast, gegen Ai aus, denn ich werde es dir geben. Josua streckte daraufhin die Lanze, die er in der Hand hatte, gegen die Stadt aus. 19. Die Männer im Hinterhalt brachen schnell auf, eilten herbei, als Josua die Hand ausstreckte, drangen in die Stadt ein und besetzten sie. Danach steckten sie die Stadt schnell in Brand. 20. Als die Leute von Ai sich umdrehten, sahen sie, wie Rauch von der Stadt zum Himmel aufstieg. Sie hatten keine Kraft mehr, weder hierhin noch dorthin zu fliehen, und außerdem wandten sich diejenigen, die in die Steppe geflohen waren, gegen ihre Verfolger. 21. Als Josua und alle Israeliten sahen, dass der Hinterhalt die Stadt eingenommen hatte und Rauchwolken aus der Stadt aufstiegen, kehrten sie um und griffen die Leute von Ai an. 22. Die Leute von Ai waren aus der Stadt gekommen, um sie zu bekämpfen, und waren nun mitten zwischen die Israeliten geraten, so dass sie von beiden Seiten angegriffen wurden. Die Israeliten schlugen sie, bis niemand mehr von ihnen übrig war, der fliehen und sich retten konnte. 23. Den König von Ai nahmen sie lebendig gefangen und brachten ihn zu Josua. 24. Als die Israeliten alle Einwohner von Ai auf dem freien Feld in der Steppe getötet hatten, wo man sie verfolgt hatte. Und alle bis auf den letzten Mann durch das Schwert gefallen waren, kehrten alle Israeliten nach Ai zurück und töteten die restlichen Einwohner. 25. An diesem Tag starben insgesamt 12.000 Menschen, Männer und Frauen, alle Einwohner von Ai. 26. Josua zog seinen Arm mit der ausgestreckten Lanze nicht zurück, bis er alle Einwohner von Ai vernichtet hatte. 27. Nur das Vieh und die Beute aus der Stadt nahmen die Israeliten für sich, wie Jahwe es Josua befohlen hatte. 28. Josua ließ Ai in Brand stecken und machte es zu einem ewigen Schutthügel und einer Ruine, die bis heute besteht. 29. Den König von Ai ließ er bis zum Abend an einen Pfahl hängen. Als die Sonne unterging, befahl Josua, seinen Leichnam vom Pfahl zu nehmen. Danach warf man ihn vor das Stadttor und errichtete einen großen Steinhaufen über ihm, der bis heute dort ist. 30. Danach baute Josua Jahwe, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal. 31. Er baute ihn, wie Mose, der Diener Jahwes, es den Israeliten befohlen hatte und wie es im Gesetzbuch Moses geschrieben steht, einen Altar aus unbehauenen Steinen, die nicht mit Eisenwerkzeugen bearbeitet worden waren. Darauf brachten sie Jahwe Brandopfer und Friedensopfer dar. 32. Und er schrieb dort auf die Steine eine Kopie des Gesetzes Moses, das er den Israeliten gegeben hatte. 33. Alle Israeliten, ihre Anführer, Beamten und Richter, standen zu beiden Seiten der Lade neben den levitischen Priestern, die Lade des Gesetzes Jahwes trugen. Sowohl Fremde als auch Einheimische waren dabei. Die eine Hälfte stand auf dem Berg Gerizim, die andere Hälfte auf dem Berg Ebal, so wie Mose, der Diener Jahwes, es früher angeordnet hatte, um das Volk Israel zu segnen. 34. Danach las er alle Worte des Gesetzes vor, den Segen und den Fluch, genau wie es im Gesetzbuch geschrieben stand. 35. Josua las der ganzen Gemeinde Israels, einschließlich der Frauen, kleinen Kinder und der Fremden, die mit ihnen gezogen waren, alles vor, was Mose befohlen hatte, so dass nichts ausgelassen wurde.